Kundgabe 2479b. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1942. Geistige Belehrungen. Reinste Wahrheit. Und es äußern sich nun die Wesen entsprechend der Liebefähigkeit des Herzens. Alles im geistigen Reich strebt nur die Verbreitung der Wahrheit an. Denn das geistige Reich ist ein Reich des Lichtes. Die Erde aber und auch die noch erdverbundenen Sphären im Jenseits sind Stätten der Dunkelheit, in die das Licht getragen werden muss. Das heißt, es muss die Wahrheit verbreitet werden, weil Irrtum und Lüge, also unbewusste und bewusste Unwahrheit, die Oberhand hat. Es kann aber die Wahrheit nicht willkürlich in diese dunklen Gebiete geleitet werden, sondern es muss durch eine Verbindung, die aus Liebe zum Nächsten mit dem geistigen Reich hergestellt wird, den Menschen das Wort Gottes, das in sich die reine Wahrheit ist, nahegebracht werden, um nun durch Menschenmund fortgepflanzt werden zu können. Und dies ist notwendig, weil die Menschheit völlig im Irrtum wandelt, aber den Irrtum nicht mehr erkennt. Die göttliche Liebe sucht sich einen Menschen, dem sie sich offenbaren kann, was jedoch nichts Außergewöhnliches zu sein brauchte, weil ein jeder Mensch ursprünglich dazu bestimmt ist, die göttliche Stimme hörbar zu vernehmen. Doch diese Vergünstigung nütze nur wenige Menschen. Andererseits aber ist dies der einzige Weg, um die ewigen Weisheiten entgegenzunehmen. Gott als das Wort bringt sich selbst den Menschen nahe, auf dass diese jegliche Weisheit aus ihm schöpfen können. Und Gott ist die Wahrheit. Nimmermehr könnte Unwahrheit verbreitet werden, so Gott selbst zu den Menschen spricht. Was von Menschen übernommen ist, kann von Irrtum durchsetzt sein. Niemals aber, was Gott selbst zur Erde leitet, was ohne fremde Hilfe entsteht und nur die Gedankentätigkeit eines Gott bejahenden, liebefähigen und wahrheitsverlangenden Menschen zum Anlass hat. Denn was durch Gedankentätigkeit entstanden ist, setzt geistige Kraft voraus. Und welcher Art die geistigen Kräfte sind, das hängt lediglich von dem Menschen selbst ab. Ob er die ewige Gottheit anstrebt, ob er zur Höhe verlangt und mit dem geistigen Reich den Kontakt herstellt, oder durch weltliches Verlangen und Lieblosigkeit jenen Kräften den Zutritt gestattet, die noch in weitester Gottferne stehen. Gott als die ewige Wahrheit aber wehret jenen Kräften, so wie der Wille eines Menschen Gott und der Wahrheit zugewandt ist. Amen.